Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, zu einer neuen Sendung der Redaktion 17 Grad. Am 22. April 1892 wird in Paris der Herausgeber der Wochenzeitschrift L'An dehors, Alphonse Galot de la Pérouse, genannt Sodaxa, wegen Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung verhaftet und im Gefängnis von Mazas in Untersuchungshaft genommen. Er weigert sich in den Verhören, Fragen zu beantworten oder etwas zu unterschreiben, wird in Isolationshaft gehalten, ohne dass seine Familie oder sein Anwalt ihn besuchen können und nach einem Monat vorläufig entlassen. Unsere arme Freiheit, immer noch vorläufig, bemerkt er beim Verlassen des Gefängnisses ironisch. Nach weiteren Veröffentlichungen, in denen er insbesondere die Strafverfolgungsbehörden kritisiert, droht Sodaxa schon kurze Zeit später erneut die Verhaftung. Um dieser zu entgehen, verlässt er Frankreich und reist nach England, wo er als Beobachter am Internationalen Bergarbeiterkongress in London teilnimmt. Eines Morgens dann besteigt er in Blackwall, im Londoner East End, ohne große Überlegungen, wie er sagt, ein Schiff nach Rotterdam. Hören Sie heute die zweite Fortsetzung seiner autobiografischen Erzählung »Leben ohne zu warten« von Mazas nach Jerusalem. Viel Vergnügen! »17 Grad« vorgelesen. Heute »Leben ohne zu warten« von Mazas nach Jerusalem, von Sodaxa. Dritter Teil. Das Frachtschiff. In den lärmenden Spelunken der Hafenstädte, wo die Maschinisten und die Matrosen zwischen zwei Fahrten zusammenkommen, um miteinander zu trinken, trifft man brave Seeleute, die einem zwischen zwei Gläsern die Möglichkeit anbieten, für wenig Geld zu reisen. Die meisten Handelsboote akzeptieren, wenn sich die Gelegenheit bietet, nicht zahlende Reisende, wenn diese sich an Bord nützlich machen oder jemand aus der Mannschaft ihnen als einen alten Freund vorstellt. So wurde ich dem Kapitän eines nach Mannheim ausschiffenden Frachters von einem gutherzigen Seemann vorgestellt. Das hat mich 3 Wacholderschnäpse gekostet. Das Frachtschiff befuhr 12 Tage lang den ganzen beschiffbaren Rhein und löschte an den verschiedenen Anliegehäfen seine Zucker- oder Anilinladung. Langsam gegen den Strom fahrend und dabei in den verschiedenen Städten Köln, Bonn, Oberlahnstein oder Mainz Halt machend, bekommt man ganz in Muße einen Eindruck des Landes. Das Leben an Bord war einfach. Ich hatte einen bedürfnislosen Lebensmittelproviant, holländische Zigarren inbegriffen, mit an Bord genommen und stand lange an einem Haufen aufgerollten Seils gelehnt, von wo aus ich rauchend dem unablässigen Vorbeiziehen beiwohnte. Dort recht lag dort anmutig in der Stille seiner bewaldeten Ufer und in der Ruhe der weiten Ebene Thiel, später Lobith, die deutsche Grenze, die nur durch einen friedlichen Zollposten angezeigt wird, Emmerich mit seinen gotischen Glockentürmen, Duisburg, eine dunkle und raue Bergwerkstadt, liegt mit seinen Kruppwerken und seinen Handwerksbetrieben so nah und doch so weit ab von den lieblichen holländischen Ufern. Das ist bereits nicht mehr das Leben, sondern schon der Kampf ums Leben. Wir fahren tiefer nach Deutschland hinein, die Zufahrt zu den kleinsten Dörfern wird aggressiv, von mit Kanonen geschmückten Böschungen beschützt. Man spürt ein Volk, das seine Waffen putzt. Das ist zu anderen Zwecken wie ein Reim aus Bronze. Düsseldorf und bald darauf Köln. Die beiden Türme des Domes beschuldigen sich gegenseitig, verärgert gegeneinander stoßend, weil sie trotz der fein durchbrochenen Steinarbeit eine einzige, schwer lastende Masse bilden. Ich verbringe einen Nachmittag damit, die Stadt so zu besichtigen, wie es der Zufall will. Im Museum richten die empfindsamen und naiven Albrecht Dürer und Caron der Ältere dem ebenfalls ausgestellten Rubens einen nicht wieder gut zu machenden Schaden zu. dann die Bewegtheit des Hafenviertels, die Handelsaktivität. Und gegen Abend fahren wir weiter nach Bonn, der legendären Universität mit ihren romantischen Studenten, die noch stolz den Studentenschmiss tragen. Dann kommt Koblenz und auf den steilen Felsen die Burg von Ehrenbreitstein. Von dort kann man bis nach Mainz den malerischsten Abschnitt des Flusses bewundern, Oberlahnstein, die steilen Felsenküsten mit ihren eingefallenen Burgen wie die von St. Goar, wo die Bäume in den Ruinen der Türme wachsen und den Eindruck von Katz und Maus hinterlassen. Die Weinreben zwischen den Felsen, die stolzen Flecken auf den Hügeln werden am Ende eines gewundenen Fußpfades durch den feudalen Wohnsitz gekrönt. Die rauchgrauen Burgen haben manchmal den hellen und warmen Farbton römischer Ruinen. Die roten, farnkraut bewachsenen Flächen, der weiße Friedhof, die spitzen Dächer der Dörfer, die alte, schlanke und stolze Kirche. Das ganze gotische Mittelalter, eine verwegene, den Unebenheiten der Natur angepasste Harmonie mit dem hochmütigen Zittern der Pappeln. Und der Rhein, der nahe bei den Klippen immer schneller wird. In Mainz die unablässigen Bewegungen der im Dienst stehenden Truppen und der in ihrer freien Zeit spazierenden Soldaten, Säbelrasseln auf den Straßen. Der sich diesseits der Schlösser von Koblenz eröffnende Anblick der herrlichen Natur endet an den flachen Ufern bei Mainz, der Soldatenstadt. Könnte man nicht auf so bezeichnende Weise sagen, eine vom Militarismus umrahmte, intensive Poesie? Von den Städten in die Dörfer. An den geschäftigen Kais von Mannheim, wo Neckar und Rhein zusammenfließen, verließ ich das gastfreundliche Frachtschiff, das am Ziel seiner Reise angelangt war und mit einer Ladung Holz auf derselben Spur die Rückreise antrat. So einfach und mit wenig Kosten es auch verbunden ist, die großen Flusswege zu bereisen, so groß sind dann die Schwierigkeiten jeden Schrittes auf einer Reise zu Lande, wenn man eine nur schmal gefüllte Brieftasche mit sich führt. Und wenn man dazu noch die Landessprache schlecht spricht, vermehren sich die Schwierigkeiten noch. Auf dem Weg nach Heidelberg nahm ich zweimal die falsche Richtung. Aber wie reichlich wird man für die Mühe bezahlt, wenn man in der sehr alten und würdigen Hauptstadt der Niederpfalz ankommt. All diese steilen Straßen, die sich im dunklen Grün der Berge verlieren und das Schloss ohne Gleichen. Eine fantastische Schöpfung von Schächten, Kasematten, riesigen Sälen, Küchen, in denen ganze Ochsen gebraten wurden und Weinkellern, in denen monströse Weinfässer, von denen eines 300.000 Liter fasst, unzählige Male vom Zehnten der Bauer gefüllt worden sind. Und dann zu den Resten der Wachtürme mit den zerfallenen Mauern, wo man auf die imposanten, Stein auf Stein gesetzten Blöcke steigt, um von ganz oben aus besser das ergreifende Panorama, die faszinierende Kluft des Tales betrachten zu können. Die uralten Bäume schaukeln das Gewirr ihrer Blätterpracht, deren höchste Äste so schwer wiegen, dass sie die Ruinen zu ihren Füßen streifen. Und dieses spiegelnde Gewirr von Grün ist anmutig wie ein federweiches Bett mit Samt. Es wäre angenehm, sich dort hineinzustürzen, und würde der Wind, der so stark weht und in den bedrohlichen Rissen pfeift, einen nicht mit sich fortwehen, wenn man sich nicht festklammerte? Ein leichtes Zittern geht durch die Beine und setzt dem Charme des Schwindels ein Ende. Man steigt auf dem harten und rauen Boden aus Mühlstein hinab. Und noch lange danach, wenn man das Schloss längst auf dem kieferbewaldeten Fußpfad verlassen hat, behält man den magischen Eindruck der in den büschigen Windungen des Neckar gebadeten Landschaft vor Augen. Das ist die Weite des gelobten Landes. Von den Städten in die Dörfer möchte man neugierig seinen Weg abstecken und ohne jede Ermüdung in andere Dörfer und Städte ziehen. Vorwärts, lasst uns weitergehen. Triberg, der Schwarzwald, wo ich fast eine Woche lang in dem niedrigen Haus eines Holzfällers wohnte, der hässlich wie ein Gnom war. In der Hütte schmeckte das Kirschwasser ausgezeichnet. Frühmorgens ließ ich mich von den wilden Düften in der kräftigen Luft der Wälder durchtränken, dieser Wälder, die so dicht wuchsen, dass die Mittagssonne ihre Blätterpracht kaum durchdringen konnte. Und welch beeindruckender Kontrast, wenn dann plötzlich die trostlosen Felsen zum Vorschein kommen, die von ein paar mageren Bäumchen wie beim Sturmlauf erklettert werden. Die Natur spricht. Ich verstand den menschlichen Sinn der wilden Bergbäche besser mit ihren auf der polierten Fläche der Steine aufspritzenden Kassaden. Ich liebte die Wildheit des rötlichen Wassers, das noch aufgepeitschter strömte, wenn große entwurzelte Bäume ein Hindernis bildeten. Wie bedauere ich es, nicht noch länger, noch weitere Wochen und Monate lang diese Landschaft durchstreifen zu können. Wie schade war es, nicht länger zu Fuß und mit dem Tornister auf dem Rücken den schönen Spaziergang fortzusetzen. Die letzten Geldstücke klimperten in der Tasche. In der nächsten Stadt, in der Zug nach Mailand hielt, konnte ich mir gerade noch eine Fahrkarte kaufen. Bei italienischen Freunden hoffte ich, mich neu auszurüsten. Ich gebe zu, ich nahm den Zug. Kleine Mädchen. An jenem Nachmittag verurteilte man in Mailand kleine Mädchen. Aber das war keiner jener traurigen Prozesse, in denen über ein Kind verhandelt werden soll, das mit einem sittenstrengen Richter auf der Bank erwischt wurde, der dann natürlich nicht erscheint. Ich habe die Verhandlung verfolgt. Es handelte sich um eine anarchistische Demonstration, auf der man neben entschiedenen Männern und beherzten Frauen auch zwei Mädchen von 14 und 15 Jahren verhaftet hatte. Mit ihrem entschiedenen Auftreten eines widerspenstigen Jungen, ihren kurzen, gelockten Haaren und ihren schwarzen, feurigen Augen war die dunkle Maria von ganz besonderem Charme. Sie hatte eine Art, diese Herren vom Gericht zu mustern, die eine Synthese von schweigendem und ungreifbarem Trotz zum Ausdruck brachte, besser als jedes Herumtoben. Wenn sie sprach, war das kein Lächeln hervorrufendes Gerede, sondern ihre kurzen Sätze beinhalteten etwas und wurden von sicheren Gesten unterstrichen. »Was reden Sie denn von Anarchie?« brummte der Gerichtsvorsitzende vor sich hin. »Sie wissen ja gar nicht, was das bedeutet.« »Ach, Sie haben sie also genauer studiert, die Anarchie. Sie existiert also. Wollen Sie sie mir beibringen?« »Nein, Kleine, man wird dir nichts beibringen. Die Revolte ist instinktiv und die Theorie allzu oft sehr infantil. Wenn du spürst, was für eine Besudelung es bedeutet, das dumme Leben zu leben, dann hast du alles verstanden.« Die ein Jahr jüngere Ernesta Quartiroli besitzt eine weniger charakteristische Physiognomie. Ihre erwachende Schönheit ist ernst, geheimnisvoll. Wer weiß, ob sie nicht eine stolze Figur der bedeutungsvollen Zukunft ist? Ihr Schweigen ist erhaben. Man hat den Eindruck, als ginge es nicht um sie. Ein Ja, ein Nein, ein Schulterzucken, das ist alles. Aber die dunkle Maria, Maria Roda, mit ihrer herausfordernden Haltung lässt den Gänsemarsch der Zeugen der Anklage nicht den langweiligen Gang einer Prozession ohne Unterbrechungen gehen. Ihre Antworten bringen alles zum Stehen. Sie schmückt Ruhealtäre der beschämten Denunzianten und der professionellen Verleumder mit Girlanden. Sie hat für jeden eine Erwiderung, eine treffende Erwiderung. Ein Beamter der Pubblica Sicurezza rezitiert die gegen sie gerichtete, einstudierte Lektion. Die Roda habe die Demonstranten gegen die Polizei aufgehetzt, sich wie eine Besessene aufgeführt, alle angeschrien und sogar den Polizeibrigadier beschimpft. »Was haben Sie dazu zu sagen?« rügte der Vorsitzende. »Mir tut der Wachtmeister leid. Er tut mir leid, weil er sein Brot auf sehr penible Art und Weise verdient, weil er ein armer Teufel ist. Aber ich bin erschüttert, weil er gegen andere arme Teufel hetzt, weil er gegen seine Brüder hetzt. Er sollte darüber nachdenken.« Und mit einer verzeihenden Geste für den Elenden, der sie angezeigt hatte, warf sie vielleicht in dessen verschwommenen Kopf einen ersten Schimmer von Erkenntnis. In einem Alter, in dem die anderen Mädchen sich kaum von ihren Puppen trennen und die Töchter der Bourgeoisie anfangen, mit einem kleinen Cousin ein amüsantes Liebesspiel zu treiben oder mit einem alten Herrn, der ein Freund der Familie ist, herumzuflirten, haben die Schwestern unserer Genossen sich als solche gezeigt. Eine Gefängnisstrafe war unumgänglich, aber die Leute vom Gericht waren großzügig. Ernesta und Maria werden 3 Monate lang den Kerker kennenlernen, zusätzlich müssen die Kleinen diesen Herren noch Strafe zahlen. 300 Francs für die Armen. Das ist zynisch, aber so ist es. Was soll man dazu sagen? Solange noch Haare unter den Mützen der Justizbeamten wachsen, sind es nicht Schmachtlocken? Kurz bevor sich das Gericht zur Erfindung der Urteilsbegründung zurückzog, fragte der rotgekleidete Mann Maria: »Haben Sie abschließend noch etwas zu sagen?« »Nichts, weil das ohnehin sinnlos wäre.« Das war das zwar nicht fröhliche, aber dafür peitschende Schlusswort. Man sagt, dass Mailand ein kleines Paris ist. Die Mailänder Richter beweisen das, zumindest in einem Punkt. Sie sind ebenso widerwärtig wie ihre Pariser Kollegen. Ist der Richterstand darüber hinaus nicht überall der gleiche? Wie könnte es auch anders sein? Das ist ohne Zweifel auch der Grund dafür, warum einem, in welchem Land man auch sein mag, die Erinnerung an das Vaterland bleibt. Sie steigt wie Ekel hoch, wenn man die Niedertracht eines Richters sieht. Kennst du das Land? Die in Villen einbrechenden Diebe handeln meistens nachts. Die italienischen Polizeikommissare haben in den meisten Fällen ihre ersten Schritte im unabhängigen Einbruch gemacht, bevor sie für das Konto von König Schnurrbart zu arbeiten begannen. Sie haben von daher ihren ursprünglichen Widerwillen für die Arbeit am Tage beibehalten. 3 Uhr nachts ist ein Zeitpunkt, den sie als ganz besonders geeignet betrachten, um in Wohnungen einzubrechen und sich Objekte ihrer Wahl anzueignen. Diese Kerle suchen nicht nur Beschuldigte, sondern auch ausländischen Tabak, Zigarettenequis, Ringe und Fotografien junger Frauen. Der Piemonta-Polizeikommissar ist ein wählerischer Dieb. In einer der Mundarten der italienischen Sprache nennt man diesen Nachtvogel Signor Delegato, was ja auch deutlich zu erkennen gibt, dass dieser Vogel tatsächlich delegiert worden ist, zur offiziellen Freibeuterei delegiert. Aber das ist jedem oder fast jedem klar. Man täuscht sich auch nicht darin, dass sich die kalabrischen Bräuche mit der Eisenbahn und der Savoyer-Monarchie schnell über die ganze Halbinsel ausgebreitet haben. Die munter ausgeplünderten Touristen, die täglich über Modane von dort zurückkommen, können so wenigstens einen Rosenkranz erbaulicher Anekdoten vorbeten. Sicher, normalerweise haben sie die meisten Geschichten mit Wirten, Reiseführern und Antiquitätenhändlern gehabt. Und das, was sie über die Polizei erzählen, haben sie oft nicht selbst erlebt. Aber ich kann erzählen, was ich erlebt habe. Und nicht nur von dem, was ich gesehen habe, sondern auch von dem, was ich gespürt habe. Die Handschellen. Eines Nachts in der vergangenen Woche rissen sie mich aus einem angenehmen Traum, der mich im unschuldigen Schlaf schaukelte. Sie waren zu 8. Ich träumte davon, Turin, die monotone Stadt, zu verlassen, um nach Spanien, genauer nach Barcelona, zu reisen. Sie kamen zu 8, mit weichen Hüten und Krawatten, wie sie von Dichtern getragen werden, und um das Bild abzurunden, mit Revolvern in den Fäusten. Sie traten mit abgeblendeten Lampen Türen ein, raubten meinen Koffer aus und schon brachen wir auf. Zum Verhör. Wollte man mich nicht auch noch zu Fuß dahin gehen lassen? Der Chef der kleinen Hüte hatte es schon angekündigt. Es ist nicht sehr weit und zu dieser Stunde werden wir keine Kutsche finden. Ich sah mich gezwungen, ihm zu erklären, dass mich in diesem Fall seine Männer, und zwar mit Gewalt, forttragen müssten. Man musste eben einen Wagen finden und man fand auch einen. Das war eine Ernüchterung für den Kommissar. Er zog ein hässliches Gesicht, als er davon Abstand nehmen musste, die Fahrkosten in seine eigene Tasche zu stecken. Aber konnte ich mich darüber hinaus überhaupt in solcher Begleitung sehen lassen? Diese Leute rochen schon von weitem nach Polizeipräfektur. Wenn wir auf dem Weg einem nächtlichen Spaziergänger begegnet wären, hätte ich sicher zu schreien begonnen und den schlimmsten Verwechslungen aus dem Weg zu gehen und wenigstens mich in den Augen des Passanten zu rehabilitieren. Ich bin kein Polizist, ich bin der Kriminelle. Meine Verbrechen wurden mir sehr schnell mitgeteilt. Auf dem Amt für Staatssicherheit gab man sich den Anschein, mich zu verhören. Von einem Inspektor, der versuchte, mich auszuhorchen, erfuhr ich dann alles. Sie sind der Redakteur des En Dehors. Das war alles. Und weiter nichts. Das ist also eine Eigenschaft, die hier und dort in Europa ausreicht, um ins Gefängnis geschleppt zu werden. So ist es. Die Regierungen geben einander Anweisungen. Die Staatsanwaltschaft verschanzt sich hinter den Fußangeln der Notstandsgesetze, die unterwürfigen Geschworenen verurteilen willentlich und nach Bedarf und die Autorität lauert über die Grenzen hinaus auf einen bösen Streich. Darüber hinaus ließ mich der Polizeiinspektor verstehen, dass sich mein Fall, wenn das noch möglich war, noch verschlimmert hätte. Ich hatte in der Tat tags zuvor einen Artikel über einen Prozess, der unlängst in Mailand stattgefunden hatte, mit der Post per Einschreiben abgeschickt. Die Sittenstrolche vom schwarzen Kabinett hatten ihn schon abgefangen. Noch bevor er veröffentlicht worden ist, war der Artikel bereits verurteilt. Ich hatte eine Lektion verdient. Wenn sich Zuhälter zu 10 an einer abgelegenen Straßenecke auf einen verspäteten Spaziergänger stürzen, dulden sie es nicht, dass ein hinzugeeilter Passant eingreift. Ein einziges Wort entfesselt die Meute. Ebenso erlauben es die zivilisierten Länder nicht, dass sich ein Ausländer in ihre grausam schmutzigen Angelegenheiten mischt. Sie geben das im Allgemeinen schamlos zu. Wir gestehen ihnen Gastfreundschaft zu, aber sie müssen schweigen. Sein Maul halten, untätig bleiben, während sich vor unseren Augen Schandtaten abspielen, während die Herren die Sklaven peinigen, während Richter Unschuldige verurteilen, mit einem Wort die Waffen niederlegen, während die Gesellschaft wütet. Niemals. Wir wären nicht mehr wir selbst, wenn wir so handeln würden. Und wir sind so stolz, unsere Feder in Bereitschaft zu halten. Die Regierungen können uns abwechselnd ihre jeweiligen Gefängnisse vergleichen lassen. Wir sind unverbesserlich und jede Repression spornt uns nur an. Beim Verlassen des Gefängnisses sind wir bereit, unsere Taten wieder zu begehen. Von hier verjagt gehen wir dorthin. Die Welt ist groß. Was mich angeht, so werde ich meinen Wanderstab zunächst nicht mehr in Italien spazieren führen. Nachdem ich eine halbe Woche im Turiner Kerker verbracht hatte, teilte man mir mit, dass ich des Königreiches verwiesen sei. Man hinderte mich daran, nach Genua zu reisen, wo ich den Wunsch hatte, mich nach Spanien einzuschiffen, aber man ließ mir die Wahl zwischen Modane, Giasso und Cormons. Die französische Grenze schien mir nicht ratsam zu sein. Die Schweiz ist ein geschmackloses Land, wenn man kein mit einer stattlichen Rente versehener Engländer ist, blieb nur Österreich. Cormons ist nicht weit von Triest entfernt und in Triest ist das Meer und der freie Horizont. Die Reise war wenig erfreulich. Auf der Registratur warteten zwei Karabinieri auf mich, sie zwängten meine Handgelenke in ein sinnreiches Instrument, legten ein Vorhängeschloss an, das verschraubt wurde, und dann fuhr uns der klassische Gefangenenwagen zum Bahnhof. Erstes Etappenziel war Mailand. Ich stieg in dem Hotel der Stadt ab, in dem die Diener in Uniform die Türen peinlich genau abschließen. Dann ging es erst wieder am übernächsten Tag auf die Reise. Diesmal ging es bis nach Verona, wo wir aufs Neue in einem Gefängnis, das nicht viel schmutziger als die vorherigen war, Rast machten. Von der widerwärtigen Eskorte befreit und der perfektionierten Handschellen entledigt, überschritt ich schließlich mit von den Eisen blau angelaufenen Händen die Grenze. Einige Details zu schildern ist nicht unangebracht. Es kann nur gut sein, wenn unsere Freunde über die Umgebung von Paris unterrichtet sind. Es kann ihnen nichts schaden, wenn sie von den Spezialbehandlungen wissen, derer man sich im Lande Mignons erfreut. Dieses Land, in dem der Beamten-Pickpocket blüht, ist ein schlecht gejäteter Boden, auf dem alle Formen von revolutionärer Propaganda angebracht sind. Ein Eklat könnte nichts schaden. Dieses kaum vom religiösen Aberglauben gereinigte Volk wird herdenweise in die patriotischen Schwindeleien getrieben. Wenige Menschen denken nach, die Herrschenden unterstützen eifersüchtig diesen Zustand moralischer Erschlaffung. Das ruft den Terror hervor, den diejenigen auslösen, die einige Gedanken in die Gehirne der Elenden sehen wollen. Man sagt sich, dass wir nebenbei einigen Unbewussten und Enterbten die Augen öffnen könnten. Allein schon die Vorstellung von Ansteckung lässt einen erschaudern. Und die Quarantäne ist streng. Denn der Virus des Hasses und der Revolte kann, wenn man ihn erst einmal im Blut hat, nicht mehr vernichtet werden. Nach der Ausweisung. Ich frage mich, ob man die Verdächtigungen der Regierung und die aufeinanderfolgenden Landesverweisungen, die einen von einem Ende jeden Landes zum anderen treiben, nicht als Antriebskraft ausnützen kann, um mit etwas gutem Willen eine Weltreise zustande zu bringen. Man müsste es versuchen. In Italien vor die Tür gesetzt, ging ich jedoch der harmlosen Möglichkeit aus dem Weg, mir die Weiterreise mittels österreichischer Polizisten erleichtern zu lassen. Ich war vorsichtig genug, mich in Triest nicht am hellen Tage mit Genossen, die ich dort zufällig traf, sehen zu lassen. Sie waren sehr wackere junge Leute, die gerade die achte Nummer eines kleinen sozialistischen Blattes herausgebracht hatten, deren erste sieben Nummern das traurige Los der Beschlagnahmung kennengelernt hatten. Abends versammelten wir uns in einer Schenke in der Burgstraße und es war für mich ein außergewöhnliches Vergnügen, einige hundert Meilen von Paris entfernt, die gleichen Tendenzen in der Revolte anzutreffen und das Vibrieren identischer Instinkte und Enthusiasmen zu spüren. Wir sprachen bis spät in die Nacht über die sich generalisierende Bewegung, ihre verschiedenen, sich multiplizierenden und vergrößernden, in einem Punkt zusammenlaufenden Anstrengungen, die alle zum Ideal der Freiheit hintendierten. Tagsüber verbrachte ich meine Zeit damit, an den Kais zu flanieren, wo die schlanken Passagierschiffe anlegten, die aus geheimnisvollen Gewässern zurückkamen. Zwischen dem Geschrei und dem unaufhörlichen Hin und Her der Packträger wurden schwere Baumwollballen, Orangenkisten und Datteln in aus Alphagras geflochtenen Säcken entladen. Man sieht seltsam geblähte Ziegenbockhäute, makellosen indischen Reis, Bananen und stark duftende Hölzer von den Inseln. Und auch was die jungen Matrosen freudig von ihren ersten Reisen mit zurückbringen. An Leinen herumzappelnde Affen und große bunte Vögel. Und den Handel der Schieber, die Gazellenhörner, Chibuks, Mukallas und heute wilder Tiere des Dschungels anpreisen. Man wirft einen Blick auf den ganzen Orient. Man muss schon einige Häfen des Mittelmeerbeckens gesehen haben, um zu verstehen, wie stark die Beschwörung der Levante und die tägliche Verlockung der ablegenden Dampfschiffe den Wunsch erregen, seinerseits hinaus aufs Meer zu fahren. Obwohl sie vielleicht noch verführerischer und farbenfroher sind, lösen Algier oder Neapel dieses Verlangen nach exotischer Flucht weniger stark aus. Das Leben ist dort zu angenehm. Das von Luft und Nordwinden des Adriatischen Golfes bewegte Triest hingegen gibt dem Gesang der Sirenen eine besondere Intensität. Man möchte das farblose Europa fliehen und in die weite Ferne sonniger Träume segeln. Wenn man Italien kennt, und ich hatte bereits zuvor in Rom und Florenz auf die Amnestie von 1889 gewartet, dann nährt man das Verlangen, in Griechenland seine Vision der Antike zu vervollständigen. Und so wollte ich dann auch schon seit Jahren nach Athen reisen. Da sich die Gelegenheit dazu bot, kannte meine Neugier kein langes Zögern. Auf den Kais und auf der Hafenmole traf man immer eine geschäftige Menge von Türken, Montenegrinern, ägyptischen Fesse und die Fustanellen der Palikaren. Eine kommende und gehende bunte Bevölkerung auf der Suche nach Schiffen, die die Segel klar machen. Eine bizarre Welt, die sich gestikulierend und stoßend inmitten des Gedränges und des Gepäcks und der Konfusion des Verabschiedens umarmt. Die Kähne zu den auslaufenden Schiffen boten sich mit der vielversprechenden Stimme ihrer Fährmänner an. »Monsieur, Signor, mein Herr, nach Korfu, Patras, nach Piräus?« »Gut«, ich sprang in eine Barke. Das nützliche Messer. An Bord der Pandora waren etwa 15 Italiener, die sich zu den Laurium-Bergwerken begaben. Um in Venedig den endlosen Formalitäten und zudem den allgemein bekannten Schwierigkeiten aus dem Weg zu gehen, die daher rührten, dass einige von ihnen noch nicht ihren Wehrdienst abgeleistet hatten, hatten sie sich in Triest eingeschifft. Wir machten schnell miteinander Bekanntschaft. Das Schiff der österreichischen Lloyd-Gesellschaft fuhr uns bis nach Patras an der östlichen Spitze des Peloponnes. Und von dort aus wollten die Emigranten, wie ich auch, mit der Bahn, die die Halbinsel in ihrer ganzen Breite durchquert, ihre Reise fortsetzen. Eine spürbare Unannehmlichkeit sollte indes unsere Ankunft verspäten. Unter dem Vorwand der Cholera brachten wir 5 Tage im Lazarett von Korfu zu, zur Beobachtung. Die Schiffsgesellschaft hatte von uns 5 Florins über die Reisekosten hinaus verlangt. 1 Florin pro Tag und Person für die Zeit der Quarantäne. Schwamm darüber. Wir hatten bezahlt. Wir hatten uns so organisiert, dass wir gemeinsam nicht zu schlecht lebten und dachten schon nicht mehr an die kleine Unannehmlichkeit. Das Schiff fuhr mit gutem Wind voran. Wir kreuzten nahe der Küsten, die wir nur selten aus den Augen verloren. Ein hell glänzender Küstenstrich, die Buchten mit den heißen Lippen lächelten uns mit ihren weißen Häusern zu. Dalmatien, die Terrassen des antiken Ragusa, das in wilder Pose auf die montenegrische Felswand gebaute Cetigna. Perché quando mi vide tan grippa come gatta non è che staccio fatta che non mi può vedere. Io t'ho amata tanto, si t'ama tu lo sai, io ti voglio bene assai, ma tu non pensa a me, io ti voglio bene assai, ma tu non pensa a me. notte tutta dormono, ma io che può dormire, pensando a nenna mia, ma senza scivoli. Li quarti d'ora sonano, a una, a due, a tre, io ti voglio bene assai, ma tu non pensa a me. Io ti voglio bene assai, ma tu non pensa a me. Guardami in faccia e vide come son garradutte, sicca paliente brutta, non è la mia per te. Cusuta fila doppia, cu temma vedarraia, io ti voglio ben assai, ma tu non pensa a me. Io ti voglio ben assai, ma tu non pensa a me. Quando so fatta cenere, tanno mi chiagnerai, sempre di mannarrai, non illumia addossa, la fossa mia tua rap, l'amma trovarrai. Io ti voglio ben assai, ma tu non pensa a me. Io ti voglio ben assai, ma tu non pensa a me. Im Morgengrauen des dritten Tages warfen wir in den tiefen Gewässern vor Brindisi Anker. Das Schiff ankerte so nahe am breiten Kai, dass eine einfache Landebrücke ausreichte, um an Land zu gehen. Oben in der Stadt bildete der viereckige Turm einer Kathedrale eine dunkle Masse, und in dem bleifarbenen Licht des Morgens konnte ich von nahem folgendes finstere Bild beobachten. Galeerenhäftlinge mit braunen, verdreckten Jacken und roten, bezifferten Mützen schleppten in Viererblöcken ihre beschwerten Füße am Ufer des Meeres entlang. Vor, hinter und rechts und links neben ihnen gingen ihre Bewacher, die Gewehre im Schulterriemen und mit wachsamen Augen. Ein trauriger Zug. Das war der letzte Eindruck von Italien. Und ich dachte an diese menschliche Justiz, diese Justiz, die mich, wenn ich an Land ginge, mit Gefängnis bestrafen würde, zur Strafe wegen Vergehens gegen den Ausweisungsbescheid. Auf 10 Meter kam es der Justiz an. Auf dem Schiff war ich ein freier Mann, mit dem Fuß auf italienischem Boden wäre ich wieder der vorbestrafte Verbrecher. Wir entfernten uns. Schon bald darauf kamen die albanischen Küsten in Sicht mit den geräumigen Einsamkeiten ihrer felsigen Wüsten, trübsinniger Raum auf der gebrochenen Linie der Meeresbrandung. In Korfu schienen zahlreiche Schiffe in verschiedenen Entfernungen wie unter Arreststrafe zu stehen, und im trüben Golf zog die mit der Überwachung der sanitären Maßnahmen beschäftigte Yacht ihre Zickzacklinien. Überall sah man die gelbe Fahne auf Halbmast. Die Quarantäne fing schlecht an. Man behauptete, dass wir für das von uns bezahlte Geld während der 5 Tage Quarantäne kein Anrecht auf Nahrung geltend machen könnten. Dieses Geld stelle lediglich die Gebühr für den von uns eingenommenen Platz dar. Aber man hatte uns weder Schlafkojen noch eine Unterkunft und noch nicht einmal Decken zur Verfügung gestellt. Wenn man einmal von den Korridoren in der Nähe des Maschinenraums und der Küche absieht, aus der uns manchmal der angenehme Geruch von gegrilltem Fleisch in die Nase stieg. Trotz dieses wertvollen Vorteils erschien uns 1 Florin pro Tag für diese Lagerung als ein Betrug ohnegleichen. Und dazu kam, dass die meisten von uns ihr Budget königlich verbraucht hatten, weil sie davon überzeugt waren, dass man uns ernähren müsse, was die Situation noch weitaus unerträglicher machte. So musste die Nachricht dann auch einen gewissen Aufruhr auslösen, den ich, das kann man mir ruhig glauben, kräftig unterstützte. Oder sollte man die Geschäftemacherei der Gesellschaft passiv erdulden? Man schickte mich als Delegierten zum Kapitän. Ich verlangte, dass man uns unser Geld zurückerstatten solle. Wir würden dann die Quarantäne am Land in einem Lazarett, einer nahegelegenen Insel, auf der über den Ruinen eines Forts Kasematten zu sehen waren, hinter uns bringen. Unsere kleine Horde würde mit der Versorgung selbst fertig werden. Der Kapitän lehnte strikt ab. Uns blieb nur ein Mittel. Wir richteten uns lärmend in der ersten Klasse ein. Es gab eine wilde Flucht. Die Italiener erweckten mit ihren eisenbeschlagenen Halbschuhen, ihren voluminösen Bündeln, ihrem selbstbewussten Auftreten und ihren langen Bärten den Eindruck mehr als suspekter Gäste. Singend verlangten sie Brot. Passagiere glaubten an eine Revolte an Bord und flüchteten in ihre Kabinen. Der Kapitän kam dieses Mal, vernünftig redend, angerannt. Das Ganze sei ein Irrtum. Man würde uns zu essen geben, wir hätten ein Recht auf die Matrosenration. Wir waren nicht schwierig und riefen deshalb: Hoch lebe der Kommandant! Aber beim Rückzug in unsere Quartiere blieben die Emigranten ausgesprochen höhnisch und ihre Hurras dauerten auf ironische Weise an. Seltsamer Menschenschlag, diese Piemontaner, die mit ihrer spöttischen Zutraulichkeit, ihrer sorglosen Kühnheit die Welt als Söldner, Gondottieri der Arbeit bereisten. Es gibt Tausende, die so sind. Ihre Hände wurden in ihrer Heimat nicht mehr gebraucht. Dort zu leben war unmöglich geworden. Es gab dort keine Arbeit. Sie gehen fort und suchen auf gut Glück einen Brotverdienst. Sie sind es, die sich dann in die Passagierdampfer zwängen, um nach Südamerika zu reisen. Sie sind es, die kühne Pioniere werden und die Baustellen der Eisenbahnlinien bis in die Ebenen Afrikas bevölkern. Und dieselben sind es auch, die während bestimmter Jahreszeiten in Belgien, Deutschland und Frankreich die härtesten Feldarbeiten ausführen. Die sesshaften Arbeiter mögen diese Abenteurer ohne Gewerkschaften und ohne Tarife nicht. Sie drücken die Preise. Aber wer sind indes die Schuldigen? Immer die Herren, die Chefs, die die Situation, in der sich die Ausgehungerten befinden, ausnützen. Entweder akzeptieren sie den kläglichen Lohn oder sie sterben des langsamen Hungertodes. Der Lebenserhaltungstrieb ist stärker als jedes Gefühl für Solidarität. Das ist normal. Sie nehmen die Arbeit an. Das Schikanieren beginnt. Dreckige Italiener, Macaronis. Und weil sie sich nicht ungestraft verprügeln lassen, wird ihnen vorgehalten, dass sie Messer tragen. Diese Messer sind nützlich. In dem Augenblick, in dem man sich der bürgerlichen Ausbeutung unterwirft, in dem man arbeitet, ist man heutzutage zwangsläufig den Gesetzen von Angebot und Nachfrage unterworfen. Die Höhe des Lohns ist nicht erzwingbar. Man muss leben. Es ist auch nicht erniedrigender, sich für 3 Francs zu verleihen als für 6. Ich habe eine Vorliebe für Lazzaroni und die Abtrünnigen jeder Art, für alle, die nicht dazu beitragen, diese Maschine in Gang zu halten, in deren Räder ich jederzeit nach Belieben Stöcke werfe. Aber weil die Resignierten in dieser Gesellschaft zahlreich sind und weil man nur Tarife diskutiert, haben alle umherirrenden Piemontaner ein Recht darauf zu verhandeln, wie es ihnen beliebt. Das ist sogar ein letzter Beweis von Stolz, dieses Recht mit der Klinge in der Faust zu verteidigen. Während der Quarantäne kam dieser Charakterzug der Emigranten in vielen Geständnissen zum Ausdruck und war mein bevorzugtes Studium. Ich schätzte die wilde Seite ihres Individualismus. Sie sind die Samen der Revoltierten. Nachtasyl. Gegenüber von Missolonghi liegt Patras, in einen Dunstschleier gehüllt, bunt in der Sonne schillernd, am Fuße der Berge. Nicht weit ab vom Markt stößt man auf einem kleinen Platz in der Nähe des Hafens auf das geschäftige Treiben eines Sonntags. Europäischer Kleiderschmuck in grellen Farben und anachronistischen Moden. Die Leute kommen aus der Kirche, man betrachtet die schönen, unter den Gewölben ihrer Hüte fremd wirkenden Gesichter der Frauen und alte Griechen in ihrer Nationaltracht, bekleidet mit kurzen Faltenröcken, wie sie auch von Tänzerinnen getragen werden. Das Ganze bildet einen sich wie auf einem Karussell drehenden, bunt schillernden Menschenstrom auf dem kleinen Platz mit seinen 3 staubigen Palmen. Auf der Terrasse eines Cafés mit maurischem Charakter, wo Anis und Mastix-Likör neben Untertassen mit Oliven auf kleinen, niedrigen Tischen serviert wurden, gab ich mich bereits andächtig meiner ersten Wasserpfeife hin. Der helle Tabak verglühte langsam in einem Pfeifenkopf aus roter Erde unter parfümierter Holzkohle, während in der kupferbeschlagenen Karaffe das Wasser mit fantastischem Glucksen schnurrt. Die Wasserpfeife steht hieratisch da, während sich der lange, in dreieckigem, dunklen Bernstein auslaufende Schlauch wie die Ringe von einer heiligen Schlange ausrollt. Das ist etwas anderes als die Stummelpfeife. Was ich hervorheben will, ist, dass von dekorativer Sicht aus zwischen den Menschen dieses Landes und den Bewohnern des unseren ein entsprechender Gegensatz besteht. Diese Griechen haben noch Zeichen von Rasse. Selbst der geringste Truthahntreiber hat die angeborene, vornehme Haltung, die unsere feinen Herren erfolglos suchen. Mit der Feinheit seiner Gesichtszüge hat sogar der Bauer diese Spur von Aristokratie beibehalten, die gebieterisch die glorreiche Linie der Ahnen zum Ausdruck bringt. Dieser Stolz im Ausdruck, diese Zwanglosigkeit in der Haltung erklären diese Lässigkeit, auf die man bei den alltäglichen Tätigkeiten stößt. Der Handel ist keine Leidenschaft mehr wert, die Landwirtschaft ist fantasiereich. Ich habe auf den Feldern in der Wahllosigkeit barbarischer Furchen miteinander vermischt, Salat und Rosenstöcke, Kartoffeln und Lilien gesehen. Der Zug nach Athen, den ich an einem klaren, sonnigen Morgen nahm, hielt an allen Stationen entlang dem goldenen Ufer. Unablässig stiegen Leute vom Land ein, nahmen, um die Zeit der kurzen Fahrt zu überbrücken, trockenes Brot und Ziegenkäse zu sich, stiegen aus und wurden von anderen abgelöst. Popen, langhaarige Bettler, füllten zwischen zwei Dörfern ihre Taschen und Bettelranzen und schlecht gekleidete Soldaten sangen mit näselnder Stimme sonderbare Redegesänge. Die Touristen der Schlafwagen können sich nicht vorstellen, wie sehr ein längerer Aufenthalt in einem gewöhnlichen Bummelzug einen Eindruck von der Bevölkerung ermöglicht und eine gewisse Kontaktaufnahme mit ihr erlaubt. Der Kläfte fährt, um sich sein Proviant am Pulver zu beschaffen, in die Stadt. Er scheint sich in einer Ecke des Zugabteils absondern zu wollen, die Kolben seiner Pistolen hängen wie zwei Kommas an seinem ledernen Gürtel. Er trägt den Burnus der Kabylen und ist wie diese kühnen Typs. Man stellt immer mehr Ähnlichkeiten zwischen Griechen und Arabern fest. Der freie Bergbewohner, Hirte, Jäger oder vielleicht sogar einer, der von herumspazierenden reichen Leuten indirekte Steuern einzieht, hat die ruhige Würde eines Kadi nach einer Razzia. Dann konnte ich in der vollkommen dürren Landschaft Megara, dessen Häuser Hüttenlager aus roter Tonerde sind, erkennen. Zwischen den verbrannten Bäumen könnte man glauben, es sei eine Oase in der Sahara. Dann ändert sich die Szenerie. Hinter einem Hügel taucht Athen auf. Der Felsen der Akropolis und der Sockel des Parthenons dominieren die stillosen Gebäude einer Provinzstadt, deren Straßen in geometrischen Linien angelegt sind. Das Parthenon hebt sich mit der Tadellosigkeit seiner hellen Säulen hervor und die Akropolis erscheint als letzte Festung einer prachtvollen Vergangenheit, die stolz auf die modernen Anstrengungen herabblickt, die an ihrem Fundament nagen. Nicht etwa, dass ich die Überreste einer untergegangenen Welt hochpreisen möchte, aber ich sage mir, dass unsere Welt nichts als Abfälle überliefern wird. Ich teile den gerührten Respekt der wissenschaftlichen Archäologen vor den antiken Bausteinen nicht. Das Stadion weckte in mir Erinnerungen. Der Ilissos ließ mich mehr als an die Argonauten, an das Gymnasium, die Schularbeiten und Schulaufseher denken. Das Gymnasium, das erste Gefängnis, das Bett des universitären Prokrustes, Training für die Kasernen, die kleine Gesellschaft, die so widerwärtig ist, dass die Gesellschaft in ihr keimen kann. Wie soll man sich überdies auch absondern können, die Vergangenheit wieder aufleben lassen, sich Krieger und Kampfwagen in diesen Arenen in der Nähe einer Straßenbahn vorstellen können? Wie soll man vom Heldentum träumen in diesen bei Ausgrabungen aufgetauchten Tempeln, in denen orthodoxe Wachskerzen andächtig angepinselte heilige Jungfrauen als Vestalinnen haben? Ich begleite die Engländer nicht, die mit einem Bädecker ausgestattet beim Anblick eines unförmigen Steinblocks in Ohnmacht fallen, nur weil diese Trümmer in ihrem Reiseführer katalogisiert sind. Sie verpassen kein einziges Wrack, keinen einzigen beschädigten Entwurf. Sie fahren mit ihren betastenden Fingern über die Mosaike der Thermen. Sokrates hat sich hier aufgehalten. Ich besuche die klinischen Museen nur sehr spärlich. Ehrwürdige Bruchstücke von Statuen, Arme der Venus, Beine des Apollo und nummerierte Rümpfe, mit einem Wort das ganze chirurgische Griechenland. So sehr sich auch die Kunstwerke, deren wesentliche Harmonie erhalten geblieben ist, diese primitiven Kunstwerke, die in der Ästhetik der Synthese triumphieren, in meinen Sinnen einprägen, so sehr erscheinen mir die in einem berühmten Scherbenhaufen um die Wette stöbernden Liebhaber grotesk. Amphorenhenkel, Bruchstücke von Backstein, ärmliche Splitter hinter Vitrinen, das Betrachten eines Kieselsteins, der als ewiger Vagabund in einem Bach rollt, erweckt in mir mehr Gedanken. Ich kam in bedrängter Lage in Athen an. Ich hoffte, bei der Post einen Geldbrief vorzufinden, aber nichts. Ich musste einige Tage warten. Melancholisch betrachtete ich an den Türen der Restaurants die in den erfreulichsten Posen grillenden Spanferkel und begnügte mich mit unbestimmten Portionen in vorstädtischen Winkelkneipen. Habe ich sie genossen, die spartanische Kraftbrühe? Auf jeden Fall habe ich mich der Philosophen erinnert, die einst in den Vorhallen der Tempel schliefen. Eines Abends bin ich auf das Parthenon gestiegen, um erst morgens wieder hinunterzugehen. Um dem guten Ruf dieses Asyls ohne Gäste gerecht zu werden, muss ich sagen, dass man anstelle der Morgensuppe eine einzigartige Labung genießen kann, das zitternde Erwachen der blonden Landschaft zu Füßen des Hymettos. Der Hund von Galata. Ich kann mir niemanden vorstellen, der Griechenland bereist hat und nicht weiter bis in die Türkei reisen will. Es ist immer unerfreulich, sich unendlich lange an einer Raststätte aufzuhalten oder kehrzumachen, aber hier hieße das darüber hinaus, Tantalusqualen zu erleiden. Griechenland hat einen diskreten Schleier zum Orient ein wenig geöffnet und man möchte den Vorhang herunterreißen. Und das ist so leicht. Ein Schiff verlässt dreimal wöchentlich Piräus in Richtung Konstantinopel. Es ist eine Sache von 36 Stunden und 25 Drachmen. Als ich die 25 Drachmen hatte, verfügte ich über 36 Stunden. Die Hauptstadt Konstantinopel breitet sich von der Einfahrt in den Bosporus aus weit über Asien und Europa hin aus. Sie bildet sich aus drei Städten. Auf der asiatischen Seite Sutari, auf der europäischen Seite Galata und Pera mit ihren modernen Palästen und der ursprünglichen Stadt Istanbul. Istanbul. Das Schiff gleitet über das ruhige Meer, das die Gärten der Sultaninnen liebkosend umspült. Das ist die Spitze des Serais. Die Kakteen und Sykomoren schwanken sanft wie große Fächer und die sich aufrichtenden Minarette wirken in der Verweichlichung dieser geheimnisvollen Sinnlichkeit wie männliche Appelle. Wir umfahren die Spitze des Serais. Ein Lotsenboot zeigt uns einen Weg zwischen den Dampfern, den Segelschiffen und den herbeiströmenden türkischen Barken. Unablässig stößt die pfeifende Maschine ihre keuchenden Signale aus und das Schiff hält schließlich vor der beweglichen Brücke des Goldenen Horns, die Istanbul mit Galata verbindet. Galata, das ist die bewegte Stadt mit ihren Expeditionsbüros, den Hotels für arme Passagiere, den Spelunken für Matrosen und den schlammigen Straßen mit ihren großen Wasserlachen, die man überspringen muss. Das ist das Viertel der Schlachthäuser, wo man das Vieh nach den muselmanischen Riten abwürgt. Darin ist etwas vom Priester und vom Metzger. Mit einer Geste seines harmlosen Säbels führt der Offiziant einen Scheinstich aus, während seine Gehilfen mit Seilen das Rind zu Boden werfen, ihm den Kopf nach hinten drehen und die schnelle Klinge eines Messers die Halsarterie durchsticht, die das Blut hervorspritzen lässt. Schließlich balgt man das Vieh ab und zerschneidet es in Stücke, noch bevor es tatsächlich tot ist. Schon kommt ein anderes von Männern mit rotbefleckten Lederschürzen gestoßenes und gezerrtes Vieh taumelnd an, stolpert und wird nach einer neuen Geste des Offizianten über das schon abgeschlachtete und noch zappelnde Vieh abgebalgt. Etwas vom Priester und vom Metzger. Galata, das ist das brutale Stadtviertel, in dem die streunenden Hunde noch magerer sind. Fast jede Straßenkreuzung hat seine angestammte Meute, die es nie wagt, in einer der benachbarten Straßen zu streunen. Aber nachts hört man dann das lang anhaltende Bellen auf den Vorposten an den Randbezirken von Pera, dem höher gelegenen reichen Viertel. Heulen die Unterernährten von Galata gegen andere an den Toren der luxuriösen Häuser mit überreichlichen Speiseresten ausgestattete Hunde? An einem Freitagvormittag geriet ich, nachdem ich mich vor der Banalität der Kaufhäuser von Pera ziemlich gelangweilt hatte, in die Nähe des Palastes des Sultans. Das war der Tag und, weil es Mittag läutete, auch der Zeitpunkt des Selamlik. Der Chef der Gläubigen begab sich in die Moschee und man konnte ihn für einen Augenblick hinter dem Spalier seiner Soldaten sehen. Der Palast ist nur 100 Meter von der Moschee Hamidiye entfernt. Von der Höhe des Minaretts herab rief ein Muezzin mit zum Himmel gestreckten Armen zum Gebet. Abdul Hamid erscheint in seinem halboffenen Wagen. Der Sultan ist mit einem schwarzen Gehrock ohne Dekoration und ohne Zeichen bekleidet und trägt ein Fes, dessen gewollte Schlichtheit einen Kontrast zu den Paschas in ihren von Goldstickerei starrenden Gewändern schafft, die einen von Brokat und Gold glitzernden Festzug bilden. Drei laute, langanhaltende und klagende Schreie grüßen seine Allmächtigkeit. aber Abdulhamid hat bereits seinen Wagen verlassen und schreit die 3 Stufen zur Moschee hinauf. Nach der Andacht erscheint der Sultan wieder, hält selbst die Zügel der beiden weißen Rosse, die aufstampfen und schnell den Palast zutraben. Die Masse der Zeremoniemeister, feiste Paschas, rennen atemlos von ihren Degen behindert im Flimmern des Geschmeides hinterher. All die glänzenden Uniformen stoßen aneinander, behindern sich und halten eine demütige Distanz zu dem Herrn im Gehrock. Das Ganze erscheint wie die Farce eines plebejischen Kaisers. Kann man bei Wanderungen in Istanbul einen ottomaneren Eindruck bekommen? Ein Schiff fährt uns am Goldenen Horn entlang bis in die süßen Gewässer von Eyüp, dem Dorf der Toten. Weiße Steine und Zypressen längs der Straßen, auf denen nur selten Passanten zu sehen sind. Gräber, die sich auf eine Art und Weise zwischen die Häuser zwängen, dass man glauben könnte, man hätte einen makaberen Flecken auf einen großen Friedhof gebaut. Von Eyüp aus muss man ganz Istanbul durchkreuzen, um zur Hagia Sophia und zum Basar zu gelangen. Zunächst kommt man in ein schmutziges Ghetto mit verfallenen Gemäuern, eine Art Leprastation, in die die Türken die Juden eingepfercht haben. Dann höhlenhafte Wege, Treppen, man steigt nach oben und die Luft wird in der Nähe der Moscheen reiner. Unten das verborgene Leben, hier das vertrauliche Geheimnis der unzulänglichen, verschlossenen Wohnungen. Man ahnt hinter den vergitterten Fenstern die eifersüchtigen Freuden des Harems. Auf den Straßen sieht man kein Frauengesicht. Die Muslinschleier der Yashmaks lassen nur große Augen verschwommen erkennen. Das Raffinierte ist, dass man die Lippen versteckt. So gibt es noch mehr zu entheiligen. Ist denn die Scham etwas anderes als subtile Verderbtheit? Die Gemüsehändler und Hühnerverkäufer stehen im Wind auf den Plätzen. Breite Sonnenschirme aus grobem Lein schützen die hohen Stühle, auf denen sich die Verkäufer und die Lastenträger rasieren lassen. Im Laden des Metzgers werden vor allem gekochte Schafsköpfe verkauft. Auf den Feinschmeckertischen der Milchverkäufer stehen die Becher mit Mandelmilch, Honig und Lukum. Alle Männer, welche Tracht, ob europäisch oder türkisch, sie auch tragen, sind mit dem roten Fes mit schwarzem Troddel bekleidet. Man sieht keine Hüte. Vor den Moscheen, deren Kuppeln alle mit emporragenden Minaretten versehen sind, vor Shahzadeh Soleimani, auf der Schwelle der Hagia Sophia, ziehen an dem Brunnen, auf den sich die vertrauten Tauben stürzen, die Gläubigen ihre Schuhe zur reinigenden Waschung aus. Der große Basar ist ein Irrgarten von Galerien, eine überdachte Stadt, oder ist es nicht eher wie ein riesiger Tempel des Handels? Mit 1000 Kreisgängen, fast so groß wie Boulevards, vielen düsteren, abgewürgten Sackgassen und überall, ohne Unterbrechung, winzige Lager, Tresen, enge Läden und ein emsiges, eingeweihtes Volk. Alles ist zu kaufen, von den reichsten Stoffen aus Armenien und Bagdad, Diamanten vom Kap, Parfüms, reinen Essenzen in Edelstein geschmückten Zierfläschchen, bis hin zu den gewöhnlichen Kurzwaren und den türkischen Artikeln der Pariser Basare. Inmitten der damaszierten Waffen, der in Gold eingelegten Dolche, der langen Gewehre mit Edelstein geschmückten Kolben werden kleine Kindersäbel für 95 Centim angeboten. Draußen in den angrenzenden Straßen, die wuchernden Auslagen, die Stände der Trödler in und aufeinander geschachtelte Nischen, wie in einem Passionsspiel. Und in unmittelbarer Nähe der kleinen Handelsstände ein Lager aus Holzbaracken, in denen so viele Familien wohnen, der ewigen Sorge um eine Zigarette ausgeliefert, die unausgelöscht zufällig hingeworfen wird, all die den Flammen geweihten Hütten. Eines Nachts kam der Nachtwächter, der mit seinem schweren Stock auf das Pflaster schlägt, um die Stunden anzuzeigen, schlug sehr schnell und schrie sehr laut. Auf seinem Weg kam ein Geschrei in der Straße auf und wurde vom Echo wiederholt. »Es brennt in Istanbul! Zum Brand! Zum Brand!« Von allen Seiten kommt eine brüllende Menge angerannt, von Galata geht's im Laufschritt auf die Brücke des Goldenen Horns, ich folge ihr im Schein der voranspringenden Fackeln. Ein unheilverkündender Lichtschimmer scheint wie ein Nordlicht genau über dem Basar auf. Das Gerenne geht weiter, die weniger robusten bleiben schwarmweise zurück, es geht durch tückische Schlammlöcher der gewundenen Straßen in die Richtung der Feuersbrunst. Eine ganze Siedlung aus Brettergebäuden brennt heillos nieder. Dem Feuer fällt heute Nacht ein Häuserblock zum Opfer. Aber morgen? Man kam sogar von Skutari aus über den Bosporus herüber. Denn Skutari ist ebenfalls eine Anhäufung von Wohnungen, die zum größten Teil aus Holz sind. Das ist die Schwestersiedlung von Istanbul. Die Funken fallen in Garben aufs Pflaster und Rauch wirbelt auf. Mit Stockschlägen drängen die Polizeioffiziere unvorsichtige Neugierige zurück. Der Brand wird stärker. Die zu kurzen Wasserschläuche der Pumpe funktionieren genauso schlecht wie immer und freiwillige Feuerwehrmänner, die städtischen Wasserträger, gießen die Ironie einiger Wassereimer auf die Glut. Ach, diese Feuerwehrleute. Ich habe welche im Morgengrauen gesehen, als die Glut mangels Brennbarem zu Asche wurde. Ich habe sie nicht etwa mit leeren, sondern mit Beute, möchte ich sagen, gefüllten Eimern fortgehen sehen. Die Bevölkerung läuft zum Feuer und verliert dabei nicht immer seine Zeit. Solidarität, Plünderung. Seltsames Land mit widersprüchlichen Eindrücken. Die Türkei ist paradox. Das ist die absolute Autokratie und der Sultan trägt statt einer Krone den demokratischen Fes. Subversiven Philosophien wird der Weg durch einfache Tatsachen freigelegt. Konstantinopel, in dem Tausende von Hunden streunen, kennt noch keinen Fall von Tollwut. Der magere Hund von Galata hat bisher noch niemanden gebissen. Und warum? Er hat keinen Maulkorb und keinen Herrn. Sie hörten 17 Grad vorgelesen. Mit dem dritten Teil von Leben ohne zu warten. Von Massa nach Jerusalem. Von So Daxa. Die deutsche Erstausgabe von So Daxa, Leben ohne zu warten, in der Übersetzung von Gerd Bauer, ist erschienen 1984 bei Nautilus Nemo Press, verlegt von Hanna Mittelstedt. Sie hörten eine Sendung der Redaktion 17 Grad. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.